SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. In die Welt der Elektronik führt uns heute unter anderem nach Los Angeles. Dort wirkt und erlebt der Davi. Ich bin seit Jahren wirklich ein Riesenfan. Seit er entdeckt worden ist, vor gut 10 Jahren, vom Holländer Elke Klein. Er ist ja gebürtiger Armenier, ist aber dann eben nach Los Angeles ausgewandert, hat sich dort beeinflussen lassen und vor allem inspirieren lassen von der Clubszene. Und wirklich so seit 3-4 Jahren ist einer von diesen ganz, ganz grossen und relevanten amerikanischen Techno- und House-Produzenten. Seine neue Scheibe hörst du heute unter anderem hier. Und weiter hat er kräftige House-Tunes vom Cesar Uysal, auch aus der Türkei. Und weiter habe ich natürlich noch was aus Kanada. Und Kanadier sind einfach wirklich abfahrende Sachen. Neue Elektronika, zum Beispiel mit dem Affirmant. Was das ist? Ja, ich kann es selber so schlecht definieren. Es hat natürlich so einen klassischen Elektro-Touch, geht aber nachher noch so ein bisschen in Richtung balearischer House-Sound. Heisse, du das Projekt A Solitary Dancer. Das Stück heisst Transmitting to Heaven und schön reise ich mit. Ich bin der Mantlix. Viel Spaß. so etwas Klassisches aus der Rubrik. Gott sei Dank habe ich heute Nachmittag noch schnell meinen Post-Account aufgemacht. Sonst hätte ich das Release verpasst, das natürlich genau heute Nachmittag dann auch released worden ist. Und zwar aus Berlin kommt, und zwar von altehrwürdiger Ein-Musik. Und was dieser Typ im Moment produziert, ist ja wirklich sagenhaft. Einerseits natürlich auf seinem Label namens Ein-Musiker, aber auch als Remixer. Und hier hat er gerade eine ganze EP am Start, nämlich Blooming. Und das ist Track 1 von der EP. Das ist Ein-Musik, und zwar mit Sakura. Hey! Ist doch wieder mal eine fantastische Woche, oder? Endlich ist Sommer. Hier im Studio habe ich schön abgekühlt. Dafür Musik schön laut aufgedreht. Ich hoffe, du kannst ebenfalls entspannt ins Wochenende reisen. Na dann, happy Weekend. so lange her, wo eine Musik etwa vor einem halben Jahr in Zürich im Hive Club gesehen ist. Ein unglaublicher Live-Act hat er gespielt. Und der Track dort, mag mich gut erinnern, hat er dann schon vorgestellt. Gut, wenn du natürlich Berlino Elektronika mal so ein bisschen darüber nachdenkst, kommt er natürlich zwangsläufig, also erst relativ gröberer Techno in Sinn. Nicht so aber bei diesem Produzent. Das ist eine Musik mit Blooming. Der legendäre DJ Sascha aus London sein eigenes Label gegründet namens Last Night on Earth. Und das mit dieser Nummer hier, nämlich DJ Sascha featuring Kristen Lindl mit Cut Me Down. Wenn natürlich schon ein bisschen länger meine Sendung los ist, dann denkst du jetzt, ui, ein Klassiker, ja, und das ist es wahrlich, weil der Track hat wirklich weltweit eingeschlagen. Es hat ihn dann in verschiedenen Remixes gegeben, unter anderem auch noch von Leo und Bash Awaker. Das ist Sascha mit einem Klassiker, und zwar mit Cut Me Down auf Last Night on Earth. Happy Weekend. Thank you. voraussagen und in welche Richtung sich gerade insbesondere die Elektronika entwickelt, weil es geht sicher immer dann in eine andere Richtung. Das haben wir ja gelernt. Während im Moment so im Mainstream eher Techno funktioniert, ist das, was das nächste Ding kommt, das zeichnet halt doch schon ein bisschen ab, sind halt eher die ganzen Spaciger und Progressive House Music Sachen, wenn man denkt. Noch vor ein paar Jahren unvorstellbar während der ganzen Deep House Epidemie. Gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ich denke mal, 2017 steht ganz im Zeichen von diesem jungen Herrn aus Holland, nämlich Namatira. Im Moment reissen sich wirklich gerade alle relevanten Labels um ihn zu forschen, von Nick Warren zum Beispiel mit Hope Records oder eben auch Gabriel Ananda mit seinem Label Soul Full Techno. Namatira. Mal schauen, in welche Richtung er sich entwickelt, aber ich glaube, er wird so einer von den Shooting Stars von 2017 warten. Die Weichen sind gestellt, das ist seine neue und sie ist unglaublich gute Scheibe. Das ist Kabila. ist das vom Newcomer Ale Russo. Neuer Zugang auf dem Dynamic Label und das Dynamic Label, das weisst, das kommt aus Hamburg und wird gehostet und natürlich eben auch betreut vom Solo Moon. So, was gibt es sonst noch heute oben? Ja, der Davi. Seit langer, langer Zeit meldet er sich zurück, gebürtiger Armenier. Seit 10 Jahren verfolge ich seine Karriere sehr genau, weil ich einfach wirklich ein großer Fan von seinem Können bin. Und jetzt, nach einem halben Jahr, hat er endlich wieder mal eine neue Scheibe rausgebracht und die wirst du heute oben hören. Und wie habe ich die Woche gestrahlt? Und zwar wirklich sprichwörtlich ein Honigkuchenpferd, wo bei mir im Office die neue Space-Manöver gelandet ist. Space-Manöver? Denk. Du musst dir vorstellen, der Quavo. Der ist äußerst erfolgreich. Und nicht erst wie so die klassischen Hype-Acts seit ein paar Monaten oder vielleicht seit ein paar Jahren. Nein, der macht das seit 20 Jahren. Und eins von seinen erfolgreichsten Projekten neben alter Ego Quavo ist ein Space-Manöver. 1999 hat er mit Stage One sehr wahrscheinlich die Hymne schlecht produziert. Genau 10 Jahre hat er das Projekt am Laufen gelassen, hat er noch verschiedene Alben rausgegeben und das ist super erfolgreich gewesen. Und 2008 hat er gefunden, so, fertig. Jetzt gibt es ein neues Space Manöver und ihr hörst exklusiv heute oben bei mir zum ersten Mal im Radio. SRF Virus Essential Tune. Burn heißt der Essential Tune und produziert hat einen altbekannten zumindest, wirst du den Namen schon sein, den du das andere Mal gehört hast, wenn du schon ein paar Jahre vielleicht meine Sendung mitverfolgst. Davi ist das. Und das Ganze hat eigentlich 2009 angefangen. Da ist er nämlich nach Los Angeles von Armenien gezogen. Er hat sich dort ein bisschen inspirieren lassen von der Clubmusik. Und Los Angeles hat schon damals relativ gute House- und Techno-Clubs gehabt. Schnell hat er sein erstes eigenes Musikstudio eingerichtet und hat dann ein Demo produziert namens Minor und hat es nach Holland geschickt zum Elke Klein. Der Elke Klein hat gefunden, Jackpot, da haben wir einen. Hat dann auch gerade drei EPs mit ihm gemacht und so ist es langsam und kontinuierlich eben mit dem Davi Berg aufgegangen. Spätestens aber dann, wo der Crosstown-Labelchef Damien Lazarus ihn unter Vertrag genommen hat, da ist er durchgestartet. Und, das muss man dem Davi sehr hoch anrechnen, er lässt sich nicht verheizen. Er macht lieber mal ein Jahr oder zumindest mal dreiviertel Jahr keine neue Scheibe und stellt einfach den Markt zu überfluten. Jetzt ist es wieder soweit, das ist die neue Davi. Und naja, in Perfektion produzierte House, Progressive House, Techno, nennt es wie du willst, da wie mit Sunburn. connect with your position, I will learn so much that way. Mit Drift featuring Apart im relativ neuen, gut einen Monat alt, Elke Klein Remix. Und du weißt ja, wenn ich einen Track mag, dann wird er gespielt. Und genau der läuft zurzeit in Heavy Rotation. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Meta Neuer und Foundations findest du auf srf.ch/mentlex. Over the music, time talks fast. Can't even count back to how long it lasts. Write my contract, step, stop, and now. Wir müssen ehrlich sein. Es gibt so einen, naja, es ist jetzt nicht gerade ein kleiner, sondern einen relativ grossen Wiesenfleck auf der Schweizer Technolandkarte, und das ist einfach das Tessin. Das war nicht immer so gewesen. Gerade in den 90er Jahren, ich kann mich noch erinnern, da sind ein paar wirklich sehr gute Rave-DJs aus dem Tessin gekommen, und umso mehr habe ich mich gefreut, dass jetzt die Durststrecke mit Tessiner Elektronika zumindest mal so im Ansatz mal endet. Und zwar mit meinem Label aus Lugano. Und zwar nennt sich das 7 Scales. Gehostet wird das Ganze vom, tja, jetzt ist mir prompt der Name empfohlen, aber ich habe zumindest den Produzent, der das Ganze produziert hat, und zwar nennt er sich Andrew Summer. Und ein Stück heisst ein bisschen, wie es tönt, nämlich schön düster, Ghost in the Wood. Hintergrundinfos, Podcast, Playlist und alles, was du brauchst, von hoffentlich ein wildes, sommerliches Partywochenende, findest du auf srf.ch/manflex. We'll be right back. zu der Rubrik «Extrem Schizo» irgendwas erzählt. Und allein schon beim Titel fängt es doch irgendwo an. Also, Disco Tico Plexico. Wer oder was würde ich seine Platte so nennen? Ja, das da ist die kommende Massio Plex Platte. Und er ist im Moment gerade extrem unberechenbar. Du hast keinen Plan, auf was die KPM musikalisch einlässt. Einerseits kann es Deep House Sound sein, auf seinem Label Elum Audio oder zurzeit eher in Techno-Richtung. Und das da, naja, es ist wieder irgendwie so ein klassisch durchgeknallter Massio Plex Track. Und er ist richtig. Enjoy. Peace. mentally and consciously. Thank you. Tune oder wie eine Plattenfirma Noir Musics Label von Noir angekündigt hat. Wir haben hier einen Newcomer aus Griechenland namens Tonedeb. Moment. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, den Namen habe ich aber schon mal gehört. Ja, und zwar 2001 hat er eine riesen Nummer auf Bedrock Music produziert. Und zwar Rumblefish. Das ist eine von diesen Techno-Hymnen bis heute auf dem John Digweed sein Bedrock-Label gesehen. Zurzeit reissen sich aber wirklich gerade alle Techno-Labels um. Das nächste Release wird zum Beispiel auf Cocoon gesehen. Und irgendwo habe ich schon mal ein Announcement gesehen, dass noch irgendwas demnächst auf einen Kompakt kommt. Das ist ein Tone und zwar mit der Burma. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Coming oder einfach Neues aus Bursa, aus der Türkei. Sezo Uysal ist das, gehört so zu der naja, neuen, vielleicht ein bisschen avantgardistischen Produzentenriege aus der Türkei. Man kennt ja vor allem noch den DJ Tarkan oder Murat Unkuklu. Die sind aber dann schon eher so gesehen in die Trance-Richtung oder in die Progressive-House-Richtung gegangen. Der Sezo Uysal setzt zur Sound sehr stark auf den Techno-Sound. It's a Coming heisst der Track. Und Hintergrundinfos zu ihm, Playlisten und der Podcast zum Gratis-Download von der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du natürlich auch ab den 11 Uhr gratis auf iTunes. Einfach iTunes aufmachen, Mentlix im Suchen liegen und schon hast du mich unterwegs. Meldet sich mit bis zum dato erfolgreichsten alten Ego zurück. Und wenn du noch nicht so lange elektronische Musik hören musst, musst du dir das so vorstellen. 1999 hat John Graham The Quiver das Projekt Space Manöver gegründet und hat mit Stage One wirklich einen riesen Hip-Hit produziert. Das Teil ist x-fach remixed worden, unter anderem von Tilt von Pariah und viele mehr. Auch noch 5 oder 6 Jahre nach dem Release ist das Ding in den Clubs gelaufen. 2008 hat er gefunden, nach mehreren Alben, ein Space Manöver. Lassen wir das Ganze ruhen. Und jetzt, diese Woche, kommt das zu mir auf den Tisch. Das ist The Quiver als Space Manöver mit Synesthesia. We'll be right back.

britische Grossmeister Nick Warren gerade kürzlich in einem Interview gesagt. Eigentlich ist es ja paradox, die ganzen Techno-DJs, zum Beispiel wie Hobo oder Monika Kruse, spielen Stellung ins Progressive House, nennen es aber Techno aus rein marketingtechnischen Gründen. Naja, lassen wir das einfach mal stehen und das ist genau wie das so ein Fall. Wird als Techno verkauft auf Monika Kruse im Terminal M-Label kommt das raus. Haibo hat das Ganze produziert und heisst der Track Brain Freeze. So, hast du eine Idee, was an diesem fantastischen sommerlichen Wochenende machst? Naja, okay. Eigentlich ganz klar, der Lake am Zürichsee oder das Open-Air-Spektakel morgen am Nachmittag. Was sonst noch so passiert, erfährst du gerade nach dieser Scheibe hier in meinen Club Selections. Trainer und natürlich der Hive Club in Zürich veranstaltet morgen am Zürichsee und zwar bei Richterswil ein Open Air. Ab der 1 am Nachmittag geht es los namens The Lake. Naja, Gaststar Sven Fetz. Das heisst, musikalisch wird es äußerst technoid. Unterstützung kriegt er unter anderem noch von Jackmaster, von Adriatic und noch vieles, vieles mehr. Zu oben ab den 11 geht es natürlich dann im Hive Club weiter, unter anderem mit Mark Howell und der Animal Trainer, während morgen so oben in Zürich in der Härte Raid und Mark Knight aus Großbritannien ist. Wirklich sehr, sehr guter House-DJ. Möchtest du morgen so oben lieber in Luzern in Ausgang, dann gehst du ganz klar natürlich ins Rock. Morgen so oben mit Kellerkind von Stil von Talent. Während in Bern im Kapitel Bollwerk ist Patrick Zigorn, das heisst eher so Minimal Techno-Sound. Natürlich kommen Basler morgen so oben auch nicht zu kurz. Auf der einen Seite haben sie auch eine Daytime-Party beim Fondation Rebello. Das wird aber nicht unbedingt so spektakulär. Und was aber wirklich spektakulär wird, das wird sicher morgen zu oben im Nordstern sein. Taylor Fass ist morgen der Gast-Act. Klingt gut, oder? Hintergrundinfos zu dieser Sendung und der Podcast zum Download findest du auf srf.ch/mentalx. Das ist Hybo mit a Lowrider. quiet and secure. Go ahead. Schon die brandneue Space-Manöver-Schiebe vorgestellt habe, denn jetzt also ein Closer und Klassiker, ebenfalls von Space-Manöver namens Octobot aus dem Jahr 2008. Die heutige Episode Mentally Electronic, frei nach dem Titel Foundation and Metanoia mit brandneuen Sounds von Davi aus Los Angeles, von Fairmont aus Montreal und natürlich auch vom Seso Uysal aus Borsal. Kriegst du in aller spätestens in einer Stunde gratis zum Downloaden oder zum Streamen als Podcast, und zwar auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich hast du ab den 11 Uhr auch auf iTunes gratis den Download von der heutigen Sendung-Playliste. Ist dann alles spätestens am nächsten Montag online. Und ja, so schnell ist mir da vorbeigegangen. Ich hoffe, ich konnte dich angenehm ins Wochenende begleiten und eine kleine Freude machen. Wenn du magst, kommen wir uns wieder am nächsten Freitag ab der 7. Zu oben. Bin ich wieder für dich live am Mikrofon im Studio am Shaker und natürlich live hinter den Turntables am Mixen. Und jetzt sage ich, genieß das fantastisch sommerliche Wochenende. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Is this line secure? Go ahead. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.